Ich möchte Ihnen heute wieder einen Tischmeier vorlesen und ich habe schon jedes Mal gesagt, viel kopiert und nie erreicht. Und das muss ich immer wieder betonen, weil man Jürgen von Manger wirklich nicht erreichen kann und will ich auch gar nicht. Aber seine Texte sind so toll, dass ich sie, ja, so viel Freude dran habe. Und heute möchte ich Ihnen erzählen, was er über Maria Stuart denkt. Ja, und das finde ich auch wieder so genial, dass ich Ihnen das jetzt vortragen möchte. Ja, ich hatte wieder Theaterkarten geschenkt bekommen. Der Emil hatte die von der Fürsorge und konnte den Tag nicht hin. Und war ich in Maria Stuart. Stuart, ja. Das war diesmal ein Schauspiel, richtig aus dem Leben gegriffen. Eine ganz traurige Angelegenheit. Und dann war alles in diese Reimform oder nur Gedichte. Also, dass das am Schluss immer übereinander passte. Die Wörter, ja. Junge, Junge. Das Stück ist übrigens von diesem Friedrich Schiller und der Mann hat ja einen besonderen guten Ruf für solche Sachen. Kann man mit reinem Gewissen schon mal hingehen. Braucht man auch keine Angst haben, dass vielleicht wieder nur so moderne Tote auf der Bühne rumsitzen und Blödsinn reden oder dass sie alle nur aus dem Mülleimer rausgucken. Und dann bei diese teure Eintrittspreise, nee. Na, ich wollte aber doch von dieser Maria Stuart erzählen. Also das sind nämlich zwei Schwestern und die Maria ist schön, nicht wahr? Aber die andere, Elisabeth heißt die, ist nicht so schön. Die hat auch rote Haare auf dem Kopf. Und man sagt ja, wenn einer schon rote Pfannen auf dem Dach hat, ist nichts mit los. Nee. Auch in ihrem ganzen Wesen ist die nicht so angenehm. Und wegen die Schönheit hasst sie die Maria Stuart, wo die doch ihre Stiefschwester ist. Kann man mal wieder sehen, ne? Ach, Junge. Dann will sie die Maria auch nicht auf dem Throne sitzen lassen, weil die Angst hat, dass sie dann vielleicht von ihrem Throne sie schippen könnte. Die kann nämlich, haben nämlich beide einen Thron, die zwei. Ja, muss man auch wissen, ne? Und die Elisabeth hat schwer Angst, weil das Volk die Maria liebt. Und wenn einer die sieht, der ist gleich ganz weg von ihr. Das heißt, der bleibt da, weil er sie nämlich befreien möchte. Ja, die Maria ist doch inzwischen im Kerker, wo ihre Schwester sie reingetan hat, nur wegen ihrer Eifersucht. Da sieht man also jetzt die Maria Stuart, wie sie in den Kerker weilt, kann sie nicht raus, ist wenig Hoffnung. Und nun kommt der eine, mit so einer höhnischen Stimme hat er, und liest ihr das vor, was das Gericht über sie geurteilt hat. Sie nimmt sich da aber nichts von an und sagt, hören Sie mal, das ist doch alles Blödsinn, was Sie mir da erzählen. Und dann geht dieser Höhnische weg und kommt der Mortimer. Das heißt, erst versucht er noch den Kerkermeister, Ritter Paulet heißt er, versucht er zu überreden, dass er vielleicht heimlich still und leise die Maria um die Ecke bringt. Ja, das Ganze. Aber der lehnt das ab, sagt er, wegen seiner grauen Haare könnt er sowas leider nicht mache. Ja, ist ja auch sehr menschlich. Ja, und wie die weg sind, kommt also der Mortimer und der liebt die Maria heiß und innig, weil er hat nämlich ein Medaillon mit ihr Bildnis, daran hat er sich so richtig verknallt. Und dann hat er das Medaillon noch geschworen, dass er sie befreien will. Und noch andere edle Jünglinge, die wollen alle nix wie befreien. Ja. Aber der Mortimer war erst noch mal zur Erholung weg, dass er schön Kräfte sammelt für all die Sachen, was er vorhatte. Und war er nach Italien, hat er auch dem Papst guten Tag gesagt und hat noch Glück gehabt, weil gerade Ostern war. Das erzählt er jetzt, die Maria Stuart, wie das war und wie das da vor sich geht beim Papst am Osterfeste. Der wünscht nämlich die Menschen von seinem Balkon aus alles, alles Gute. Ja. Und zwar geht das in zwei Abteilungen vor sich. Erst kommen alle Leute dran, die in Rom wohnen und dann auch die ganz anderen, also Neger, Chinesen, ist alles mit bei. Aber das war wunderbar gebracht von dem Mortimer, diese Schilderung. Das ist ein Spieler, sage ich Ihnen. Dann sagt er noch, sie soll sich mal keine grauen Haare wachsen lassen. Er tät sie mit seiner edle Jünglinge schon aus dem Verlies raushauen. Da gibt's kein Vertun. Ja, und danach sieht man die Maria Stuart auf eine Wiese. Sie wird nämlich noch ganz gut gehalten, dass sie immer raustun auf die Wiese und kann sich ein bisschen frische Luft da schnappen. Ne? Ich hatte ja auch voriges Jahr 3 Wochen Knast wegen ja, Verkehrssachen alles. Da mussten wir auch immer 1/2 Stunde im Kreis rumgehen im Gefängnishof, dass wir frische Luft bekamen. Und die Maria Stuart, wie gesagt, hat die Luft auf ihre Wiese. Ja, da sieht man das also jetzt und wie sie anfangs noch ganz friedlich und winkt hinter den Wolken her. Das tut sie, weil die in ihr Heimatland fliegen. Sie ist nämlich von Frankreich ist sie weg und ist sie dran, eilende Wolken, ihr Segler in die Lüfte und ey, was da sonst noch, was sie noch so vorbringt. Dadurch kommt ihre Sehnsucht ganz schön raus, dass man erkennt, sie möchte gern wieder nach Hause. Ist ja auch klar. Das ist ja auch bei diesem Gedicht von Eichendorff, ach, wer da doch mitreisen könnte in der herrliche Sommernacht. Ja, dieselbe Sache, wenn der Mensch so Wolken sieht, dass er dann gern verreisen will. Ja, aber das hat hier keinen Wert. Wie soll die Maria das auch anstellen mit die Wolken? Kommt sie ja allein doch nicht drauf. Deshalb fliegen die dann auch weiter und muss sie auf ihre Wiese bleiben. Oh Mann, jetzt geht aber die Sache erst richtig los, weil die Schwester zu Besuch kommen. Ach, das war mir direkt schlimm, wie die zwei Weiber da aufeinanderprallen und schimpfen sie sich aus. Da konnte man richtig einen Schrecken, konnte man da kriegen. Alle beide waren zu Gange, bis die Maria Stuart sagte, deine Mutter war ja eine Metzgerin. Also wie sie das sagte, da kriegte die Elisabeth vielleicht eine Wut und mit ihren Reitstöckchen hat sie in die Luft gefächelt vor Zorn und schreit sie noch, jetzt ist aus, sagt sie Feierabend und wird die Maria Stuart eben geköpft. Richtig aus Wut ordnet sie das so an. Und dann rauscht sie ab. Junge, die war vielleicht sauer, sage ich Ihnen. Nee. Aber können Sie sich vorstellen, jetzt ist das doch gefährlich für die Maria und hängt schon an einen Seidenfaden. Da will der Mortimer sie retten, weil er das ja auch das Medaillon zugesagt hat. Aber die anderen sind dann viel mehr und stärker und haben sie ihn umzingelt, dass er keinen Ausweg sieht. Ja, und wie er das merkt, dass er wohl nicht mehr heil rauskommt, sticht er sich dann selber tot. Oh Mann, aber das war wieder wunderbar gebracht, war das von dem Mortimer. Also das einen das richtig überrieselt, so naturgetreu. Nein. Nee, der war gut, haben sie nachher auch am meisten geklatscht, wie er da so rauskam mit seinen Künstlerlocken vorm Vorhang. Oh ja. Jetzt passiert nicht mehr viel. Die Maria Stuart wird nur noch geköpft, und zwar unter der Bühne geht das vor sich. Schade, konnte man nichts sehen, ne? Dieser eine Graf mit dem weißen Jackett hört sich das aber an, das heißt, hält er sich die Ohren zu, weil er es nicht hören will. Der ist ein Freund von Elisabeth. Die hat ja keinen Mann, und da ist dieser mit dem Jackett immer um sie rum, dass er das besorgt. Aber in Wirklichkeit liebt er auch die Maria Stuart. Natürlich jetzt nicht mehr, weil, wie gesagt, die hat ja nur den Kopf ab, ne? Aber die anderen sind wohl alle nicht so ganz einverstanden damit und sind so böse, dass die Elisabeth das gemacht hat. Da kommt erst der alte Opa und gibt seine goldene Kette zurück. Oberbürgermeister oder was der noch da war, und sagt noch, dass er in Pension geht, weil er das nicht mehr mitmachen will. Muss ja auch verständlich. Und dann erscheint ein Abgesandter von dem Grab Lester mit dem weißen Jackett und sagt, der wäre weg. Wollen wir sehen, übers Meer, wer der nach Paris. Ist egal, der entschuldigt sich wenigstens. Und jetzt ist Elisabeth ganz allein. Ja, ist so traurig. Ja, aber was soll sie machen? Muss sie halt sehen, wie sie zu Rande kommt. Muss sie jetzt ihr Päckchen tragen? Ja, aber trotzdem, das hat mir doch richtig schön gefallen. Ja, wirklich, wirklich, was hat mir das gefallen? Ja, also da, das muss ich wieder sagen, ich freue mich schon auf dem nächsten Mal. Also, auf Wiedersehen, gehen Sie auch mal wieder dahin. Nee, das ist schon wunderbar gebracht von diesen Sachen. Und der Mortimer, nein, ich komme darüber gar nicht hin. Also...